Abschnitt 2 aus Hetzjagd durch die Zeit von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Schollenjagd und Haifischfang, Kapitel 6 bis 8. Kapitel 6: Der Fang. An den ostfriesischen Inseln 53,55 nördlicher Breite und 7,30 östlicher Länge. Bei stürmischem Wetter, Windstärke 9, Seegang 6 bis 7, furcht unser Kutter durch unruhige See. Mittags, Glock 12, wird das Netz an die beiden Scherbretter Steuerbords geschlagen und ausgesetzt. Die Bretter an zwei 80 Faden langen Drahtseilleinen hängend, schießen in der Strömung davon wie Kinderdrachen in der Luft. Infolge der ungleichen Einfallswinkel jedes in anderer Richtung. Aber in einer Distanz von 104 Fuß können sie nicht weiter voneinander. Das Grundtau verbindet sie, und das ist nun gespannt. Der Motor wird erst auf langsam gestellt, wenn das Netz unten ist. Sonst würde es über die auf dem Meeresgrunde sitzenden Fische hinweggerissen werden. Am Besanmast wird der Fischerball hochgezogen. Eigentlich kein Ball, sondern ein Korb. Das Zeichen für anfahrende Schiffe, dass wir schwer manövrierfähig sind. 3 Stunden lang schleppen wir eine Falle, die 30 Meter breit ist und 142 Meter hinter dem Achtersteven unseres Kutters ihr Ende hat. Um 3 Uhr nachmittags wird das Netz gehoben, die Bremsen der Motorwinde gelöst, die Schiffsschraube losgekoppelt, die Drahtleine aufgerollt und das Fahrzeug treibt. Sind die Scherbretter wieder auf Deck, fassen alle Hände an, das Strickgeflecht über die Bordwand zu bringen, bis der Beutel erreichbar ist, genannt Stert. 2 Fischtrailen, an den Mastbäumen mit 10 Meter langen Trossen befestigt, werden jetzt in den Stert eingehakt und dieser motorisch über die Reling geholt. Unheimlich schwebt der nasse Riesensack auf den beiden Kranhaken hoch in der Luft. Aus seinen Maschen schieben sich Fischköpfe, Kiemen sind aufgespießt, runde Augen glotzen, Krebsscheren greifen ins Leere, Flossen flattern. Herausragen Zacken von Seesternen, Muscheln, Strickreste, Flaschenhälse, Knochen, Tang, Kohle. Organisches und Unorganisches. In ohnmächtiger Bewegung sind die Gefangenen um ihre Befreiung bemüht. Vergeblich. Denn wenn es ihnen gelingt, purzeln sie auf Deck. Taumelnd, baumelnd, triefend ist dieser Ballen zu unseren Häuptern, leblos und doch belebt in seiner Gesamtheit, von tausendfältigem Kiemengezappel, Flossenschlag und Scherengreifen im Detail. Ein Sack nur, ein Sack jedoch, der nach allen Seiten mit lebendigen Augen über entsetzt aufgesperrten Mäulern starrt. Einer der Fischer, unter diese Dusche springend, reißt den Schlippknoten mit beiden Händen auf. Die Verfallenen stürzen hinab. Schon wird drüben das zweite Netz ausgesetzt, aber hier, steuerbords, brodelt ein Berg. Fische, den flachen weißen Bauch nach oben, Fische, den schleimig-braunen Rücken nach oben, dass man sie vom Schlamm nicht zu unterscheiden vermag. Muscheln mit aufgeklappten Schalen, enorme Taschenkrebse, in ihren wie Papageienschnäbel aussehenden Scheren eine Scholle haltend. Sie haben sie im Netz erhascht und lassen sich den Fang nicht entwinden. Einsiedlerkrebse, die rot und gelb aus dem Schalengehäuse kriechen, begnügen sich mit einem Seestern. Einen halben Meter lang sind die Steinbutte. Fischbandwürmer, vielleicht in der Todesangst exkrementiert, umschlingen klebrig das Gefangenenlager. Seezungen, als wären sie sich ihres Marktwertes genau bewusst, sie sind besondere Ernte, pressen den Kopf an eine Planke, sodass sie nicht zu greifen sind, denn der schleimige Rumpf glitscht aus jeder Hand. Die Krebse zwicken, ohne ihre Beute loszulassen, mit Scheren oder stechen mit Krallen. Die hintersten Füße, bei denen man sie ungefährdet packen könnte, verstecken sie. Es schlägt der Butt und gar manche Scholle mit respektabler Wucht dem auf die Finger, der sie in den Korb werfen will. Knurrhähne streben geradewegs zur Abflussgatte in der Bordwand. Wissen sie, dass dort der Weg ins Freie führt? Schaben, Kabeljau, Schellfische und Stinte zappeln oder springen. Tintenfische, Seeigel, Quallen, Totenkopfmuscheln, Seeanemonen, Seerosen, Schwämme, Spinnen, Seemäuse, minderwertige Krabben, genannt Klaus Dedels, und anderes Unkraut und Ungeziefer wünscht der Unheimlichkeit von Tageslicht und Menschennähe zu entrinnen. Kapitel 7. Auch menschliche Spuren sind auf dem Meeresboden. Erstaunlich ist die Zahl der Menschenspuren am Meeresgrund. Große Kohlenstücke, intakte und leere Konservenbüchsen, ein Sack Mais, Knochen, Holzpantinen, ein zerrissener Strandkorb, Bierflaschen, eine Matrosenmütze, ein Südwester, Antennendraht, ein Seidenschal und ein Eimer kamen schon mit dem ersten Fischzug in unser Fundbüro. Reste eines Liegestuhls waren zwischen den Fischen, morsch das Holz, die Leinwand fehlte und man erkannte die Stellen des einstigen Eisenbeschlags an einem Hauch von Rost und an unversehrten, golden glänzenden Metallschrauben. Einen Landungssteg erbeuteten wir auf der Fahrt und einen Poloball. Die Tafel einer Badeanstalt ließ entziffern: Schwimmhose 10 Pfennige, Handtuch 5. Froh wurde eine Flasche französischen Cognacs, Originalpackung mit Korkband, begrüßt. Trübselig stimmte es die Fischer, als sie ein Fischernetz im Fischernetz fanden. Ein Scherbrett mit 6 Meter leinengeknüpften Rompen. Ein Krebs hielt ein zusammengeknülltes Stück Papier in der linken Schere. Nur mit Mühe konnte man es ihm entreißen. Es war ein in portugiesischer Sprache bedrucktes Blatt. 2 Pfund wog wohl die Scholle, die einen schwarzen Druckknopf aus Hartgummi mit dem Datum 1.5.1913 links unten am Rücken eingepresst hat. Sie ist vom Poseidon, dem biologischen Versuchsschiff, zur Feststellung von Wachstum und Lebensalter ausgesetzt. In Hamburg müssen wir den Fisch bei der staatlichen Fischereidirektion gegen Belohnung von 3 Mark und gegen Bezahlung nach Gewicht abliefern. Höchstens 20 Sterne noch und kaum 4 Wellenlinien mehr hat der Union Jack, der im Netz lag. Auf einem Gummischwamm, Fabriksware, saß ein Meeresschwamm, naturgeboren. Überhaupt nisten in den meisten dieser menschlichen Überreste Muscheln, Seesterne und Seerosen. Ein schmaler kleiner Damenschuh war derart garniert. Der herausschauende Rest eines Seidenstrumpfs passte gut zu den Farben. Mit Scherzen, schade, dass das Frauenzimmer nicht darin steckt, ging der Schuh von Hand zu Hand, bis jemand ein wenig an dem Strumpf zog und ein Fuß zum Vorschein kam. Allerdings nur für einen Augenblick, denn schon flog das grause Stück dorthin, woher es gekommen war. In der 4. Nacht machten wir einen noch unheimlicheren Fang. Der Mond leuchtet und das Wasser strafft sich in den matten Farben, die wir tagsüber nur am Kühlwasserabfluss sehen, wenn der Motor stoppt. Jetzt aber sind das oxidierte Silber und das Perlmutt mächtige Flächen des Hintergrunds, vor dem der Netzbeutel, heute zum 8. Mal gehisst, ungeduldig über uns Ungeduldigen schaukelt. Man öffnet und ein Mensch stürzt herab. Ein nackter Mann mit grauenhaften Glanzlichtern auf einem Körper von giftgrüner Grellheit und ungeheurer Breite. Tang und Getier an allen Stellen und in allen Haaren, sinkt auf Deck in die Knie, schlägt mit der Stirn auf das Rettungsboot, die Ellenbogen an die Hüften gepresst. Wir jedoch springen, von sinnloser Feigheit gepackt, der Luke unseres Logis zu und fallen die Leiter hinab, einer auf den anderen, ohne zu fluchen. Der erste, der flucht, ist Steuermann Klaas. Er kriecht wieder hinauf, wir anderen ihm nach, stumm mit zusammengebissenen Zähnen. Nur der Schiffsjunge faltet die Hände, kaum dass sie frei sind, und stammelt in dieser Haltung weiter: »Also auch auf Erden, vergib uns unsere Schuld.« Ein Schlippknoten wird gemacht, und man versucht, ihn dem Leichnam um den Hals zu werfen. Aber der tote Gast stützt unentwegt seine Stirn an die Wanden des Rettungsbootes, ganz fest. Kein Zwischenraum bleibt für das Lasso. Der Hühne Klaas geht hin und stößt dem Knienden, ohne ihn zu berühren, ein Tau um die Brust und knüpft eine Schlinge. Jetzt erst fasst der Kapitän das Seil. Es wird an die beiden Fischtrailen gebunden, der Motor zieht hoch und der Kranhaken mit der schauerlichen Last dreht sich außenbords, schwebt mitten in den fahlen Strahl des Mondes hinein. Der Leichtmatrose öffnet den Knoten und blass und wortlos schlagen die Schiffer ein Kreuz. Bloß der Boy klappert: »Zukomme uns dein Reich.« Wir nehmen die Schaufeln und alles, was im Stert gewesen, fette Steinbutten, stattliche Zungen, Riesenkrebse, alles fliegt über Bord, in die Freiheit. Dann scheuert man das Deck. Noch 10 Tage dauerte unsere Fahrt, doch wurde von diesem Fischzug niemals ein Wort geredet. Kapitel 8. Der Hai. Nur einmal, am 14. Mai, der Fischbeutel tauchte gerade aus dem Wasser, fragte der Leichtmatrose scheu, ob er nicht außenbords öffnen solle. Es schien, dass abermals eine Leiche im Netz sei, und er wollte die Arbeit der Beseitigung ersparen. Wir schauten vorgeneigt und durchdringend auf das Netz und erkannten, der große weiße Korpus bewege sich. Ein lebender Mensch also? Nein, ein Haifisch. Es wurden Strops geholt, eine Art Wurfschlinge und die Holzkeule. Wir standen mit Hacken zur Notwehr bereit. Der Matrose, der immer den Knoten aufreißt, war noch nie so schnell beiseite gesprungen wie diesmal. Heraus spritzten die Fische und krachend sauste Meister Hai hernieder. Das Schiff erbebte. 2-mal schlug er mit der Schwanzflosse, Butt und Scholle von Bord fegend, schon jedoch warf ihm der Steuermann eine Schlinge über den Kopf, das Tau, das vorher durch einen Bolzen gezogen war, 2 Mann holten zu und der Hai lag wehrlos im Ring. Wehrlos. Wohl, wehrlos, doch keineswegs leblos. Toll trommelte sein Hinterleib auf den Boden. Ein Schlag auf den Schädel betäubt ihn. Ein Stich, hart an der zackigen Afterflosse, das Blut sprudelt hoch, durchschnitten ist die Schwanzader. In 2 Minuten verendet er, ein Koloss von ungefähr 150 Pfund. Wir schlitzten ihn auf. Den größten Eimer füllte die Leber. Im Magen steckte ein Konglomerat von Butten, Kabeljaus, Schaben, Seezungen sowie von Fischen ganz ferner Gegenden. Halb verdaut und manche unversehrt. Ein Klumpen von Eiern, die größten wie Hühnereier, die kleinsten mit bloßem Auge kaum wahrnehmbar, klebte an jedem Eierstock. In 2 Beuteln saßen ungeborene Junge, etwa 14 Tage vor der Geburt. Hatten wir kommen müssen, um ihr Leben zu verhindern? In Bottichen lösten wir das Fett auf, verkochten es und die Leber zu Tran, legten das Fleisch auf Eis. Klammer auf, 15 Mark wird in Altona der Fischhändler bezahlen, der das Haifischfleisch als Seeaal ohne Gräten in Gelee oder als Fischcarbonade weiterverkauft, Klammer zu. 2 Stunden dauerte die Arbeit und es wurde Zeit zum Einholen des nächsten Netzes. Die Fischer prophezeiten wieder einen Hai, denn sie glaubten an das Gesetz der Serie. Im vorigen Jahr haben sie bei Helgoland 4 Stück auf einmal gefischt und Dampfer bringen oft 10 Korb nach Hamburg. Der Fischbeutel tauchte empor, wir sahen keinen Hai und doch war einer darin. Als ausgeschüttet wurde, lag er auf dem Boden. Nicht so groß wie die Dame, die wir vorher gefangen hatten und die vielleicht seine Mutter war, aber immerhin 25 Pfund schwer. Trotzdem wir unvorbereitet waren, gelang es uns, ihn aufs Haupt zu schlagen. Ende von Abschnitt 2. Gelesen von Klaus Missfeld.